Die Delegation des Verbandes der koreanischen Jugend in China unter Leitung von der Vorsitzenden Kim Jong-yo erwies am 23. August im Sonnenpalast Gumsusan den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.